Abschnitt 4 aus Berlins drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vielfach widmet sich der homosexuelle Platoniker nicht sowohl einer Vereinigung als vielmehr einer einzigen Person, an der er Gefallen gefunden hat. Wie viele dieser Männer lassen nicht ihre Schützlinge ausbilden, studieren, nehmen sie auf Reisen mit, setzen ihnen Renten aus, adoptieren sie, bedenken sie in ihrem Testament, bemühen sich um sie in intensivster Weise, ohne dass es je zu einem Kusse kommt, ja, ohne dass sich die Betreffenden der sexuellen Grundlage ihrer Neigung bewusst werden, wiewohl sie die Briefe ihrer Freunde nicht weniger sehnsüchtig erwarten, nicht minder begierig lesen, wie ein Bräutigam die seiner Braut. Noch seltener ist sich der Empfangende in solchen Verhältnissen über die wahre Natur seines väterlichen Freundes klar. Wohl ist er und seine Familie über das gute Herz ihres besten Freundes des Lobes voll. Das hindert aber den jungen Mann nicht, gelegentlich recht weidlich über die Homosexuellen zu schelten, ohne zu ahnen, wie schwer er jenen trifft, den er gewiss am wenigsten verletzen möchte. Ich will hier ein Gedicht eines Berliner Urnings an seinen Freund zur Kenntnis bringen, das recht anschaulich zeigt, wie schwer die unmerklich ineinander übergehenden Grenzen zwischen den geistigen, seelischen und körperlichen Äußerungen des in Form und Stärke, nicht aber in seinem Wesen, verschiedenartigen Gefühls zu ziehen sind. Es lautet: Ihm in die tiefen, treuen Augen sehen, mit ihm vereint an meinem Fenster stehen, zu lehnen mein Gesicht an seine Wange, ganz still, recht fest und lange, lange, ist das nicht Glück genug? Ihm sanft die Hände zu berühren, den Atem seiner Brust zu spüren, mit meinem Haupt an seinem Herzen liegen und meinen Mund an seine Lippen schmiegen, das ist doch Glück genug. Zu schauen, wenn er lacht und froh sich regt, zu merken, wenn er ernst und tief bewegt, zu sehen, wie in allem, was er treibt, er stets sich gleich an Kraft und Schönheit bleibt, ist das nicht Glück genug? Die Ansicht mit ihm auszutauschen, dem Wohllaut seiner Stimme lauschen, sein Leben schöner zu gestalten, wenn Leid ihn quält, treu zu ihm halten, das ist doch Glück genug. Ihm sagen können, dass er mir das Höchste. Von ihm vernehmen, dass ich ihm der Nächste. Ihm schildern dürfen, wie sehr ich ihn liebe. Den Wunsch zu hören, dass sein Freund ich bliebe, das ist doch Glück genug. Oh, wenn ich es doch nie erlebte, dass ich noch mehr an Glück erstrebte, als mir so reichlich ist beschieden. Dann hätten er und ich den Frieden und beide Glück genug. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.